Brian Wilson, Kopf der Beach Boys, war ein Meister im Arrangieren, dem Kombinieren der verschiedensten Instrumente und Klänge, besonders Mitte der 60er Jahre, während der Arbeit etwa an den Alben Smile oder Pet Sounds. Aus letzterem eben das Instrumentalstück Let's Go Away for a While. Und solch. Der heutige Soundcheck im Deutschlandfunk versucht eine Bestandsaufnahme in Sachen Easy Listening, im Studio weiterhin Günter Jansen. Und diese zweite Stunde beginnt mit einer kleinen Exkursion nach Japan, wo Easy Listening oder Lounge, wie es auch genannt wird, also wo diese Art Musik im Moment besonders boomt, mitsamt allen Begleiterscheinungen, Mode- und Stilfragen. Vielleicht, weil Japan nicht so fest verwurzelt ist in Rocktraditionen und es dort ohnehin leichter ist, gang und gäbe, sich aus den unterschiedlichsten Genres sein eigenes musikalisches Puzzle zusammenzustellen, wie zum Beispiel eben die United Future Organization. Und der Zukunft zugewandt, jedenfalls im Albumtitel Future Listening, ist auch Tova Tei, vor Jahren mal Gründungsmitglied bei Delight, aber inzwischen auch solo erfolgreich. Die unterschiedlichsten Versatzstücke, Zitate, Stilimitate versammelt er auf seinem Album, darunter diese brasilianische Nummer Batucada, und dazu schmeckt der Cocktail dann noch besser. Tonight I'm gonna sing and dance, be wild and free, and light the candle. Tonight I'm gonna sing and this be wild and free. And light the candle for the goddess of the sea. Batucada is on, Batucada. Come on! What the dance and the dawn. Falling the sea, Batucada, Batucada, lay, lay, lay, lay. Batucada, Batucada, lay, lay, lay, lay. A Batucada vai surgir e vem com o vento picô. A Batucada vai surgir e vem com o vento picô. Haben. den letzten paar Jahren auch außerhalb Japans bekannt geworden. Pizzicato 5, eben von einer neuen CD mit älteren Stücken, nämlich solchen aus der Zeit vor ihrem internationalen Durchbruch. Jetzt versammelt auf der CD Antique 69. Nein, 96. Antique 96. Noch nicht ganz der Pizzicato 5-Stil ihrer späteren Zeit. Insgesamt, wie ich finde, noch nicht so souverän, so locker mit den Samples, Motiven, Mustern der Popgeschichte. Kiss Kiss Bang Bang, eben der Ausschnitt aus diesem neuen und gleichzeitig alten Album von Pizzicato 5, Antique 96. Und wo die, Pizzicato 5, wenn man so will, in ihrer Musik eher den tanzbaren Partycharakter im Easy Listening betonen, da bewegten sich Mellon mehr im exotischen Gefilde, jedenfalls im gleichfolgenden Ausschnitt einer LP von 1984. Ich weiß nicht, was die damals Beteiligten jetzt treiben. Auf jeden Fall waren sie ihrer Zeit um 10 Jahre voraus, indem sie damals schon ein Stück von Les Baxter nachspielten, einem der großen, wiederentdeckten Ahnherren der ganzen sogenannten Easy-Listening-Welle und später hier selbst noch musikalisch vertreten. Mellon waren Mitte der 80er Jahre schon draufgekommen, in Japan, hier mit ihrer Version von Jungle Flower. Ausnahmsweise zitiere ich mal das Info zu dieser CD. Da heißt es von Seiten der Plattenfirma: Unserer Ansicht nach ist Slow Music im anderen Sinne Easy Listening. Die Band selbst spricht von filmischer Musik. Diese könnte die Untermalung eines Stummfilms sein, aber auch wie selbstverständlich während des Essens aus dem Nebenraum klingen. Genauso anregend und natürlich wie Vogelgezwitscher aus dem Baum vor dem Fenster. Das und noch mehr schreibt Frank Fenstermacher, auf dessen Düsseldorfer Atatak-Label diese CD veröffentlicht worden ist im vergangenen Jahr. Und zwar von einem Instrumentaltrio mit Namen The Bad Examples. Eben von ihnen das Titelstück dieses Albums Slow Music. Wenn es um Vorbilder, Traditionslinien, solche Art Musik geht, dann kommt man an zwei Namen einfach nicht vorbei. Martin Denny und Les Baxter. Schon in den 50er Jahren hatten sie Soundvorstellungen entwickelt und Arrangements, die bis heute junge Musiker inspirieren. Von Combustible Edison ganz am Anfang der heutigen Sendung bis eben zu den Bad Examples und vielen anderen. Martin Denny und Les Baxter probierten mit ihren Kombos bzw. Orchestern Klangkombinationen verschiedener Instrumente aus, die beispielsweise gar nicht unähnlich sind denen von Brian Wilson Mitte der 60er Jahre. Nur, dass Denny und Baxter schon 10 Jahre vorher diese Inspiration, diese Vision hatten. Ob man das jetzt Exotica oder Space Age Pop oder sonst wie nennt, ist eigentlich egal, finde ich. Schön, dass solche Art Musik jetzt wieder auf breiter Basis zugänglich gemacht worden ist. Allein das schon ein Verdienst dieser sogenannten Easy Listening Welle. Hier jetzt 2 Aufnahmen aus den 50er Jahren. Zuerst Martin Denny mit Swampfire, danach Saturday Night on Saturn mit Les Baxter. drei Stücke hintereinander nach den beiden Altmeistern Martin Denny und Les Baxter, zuletzt Friends of Dean Martinez, ein Quintett aus Tucson, Arizona. Und mit diesen fünf Instrumentalisten haben wir wieder den Bogen von den 50ern in die Jetztzeit geschlagen. Neben allen Kompositionen spielen sie auch viel nach, zum Beispiel Thelonious Monk, Errol Garner oder wie eben den Franzosen Charles Trenet auf I Wish You Love. Mit enthalten auf The Shadow of Your Smile, auch das ja eine ganz bekannte Coverversion oder ein ganz bekannter Song. So der Titel The Shadow of Your Smile dieses aktuellen Albums der Friends of Dean Martinez. Und wo wir schon bei neuerer Instrumentalmusik aus den Staaten sind, gleich Tortoise hinterher, ebenfalls fünf Leute, die aber aus Chicago. Tortoise als bloße Easy-Listening-Band zu bezeichnen, wäre ganz falsch. Zu oft ist ihre Musik nämlich alles andere als leicht verdaulich. Aber ich finde, in bestimmten Momenten passen sie in dieses Umfeld melodisch, aber auch durch ihre raffinierten Arrangements. Tortoise hier mit Along the Banks of Rivers. Thank you. Spiele ich lauter zeitgenössische Grenzfälle in Sachen Easy Listening. Nach Tortoise aus Chicago, eben Stereolab aus London mit französischer Sängerin Laetitia Sadier, Percolator aus ihrem letzten Album Emperor Tomato Ketchup. Und wenn das Easy Listening bei denen nur in den markanten Fox- oder Farfisa-Orgeln besteht. Auf jeden Fall ist Tim Gain von Stereolab ein großer Freund von Musik, wie sie hier seit 1 Uhr läuft, hat selbst eine umfangreiche Plattensammlung inklusive Martin Denny, Les Baxter und anderen Großen. In einem Interview kürzlich hat Gain den Begriff Bizarre Listening bevorzugt, also mehr das Abseitige, Skurrile betont, als den vermeintlichen Mainstream-Charakter, der den Begriff Easy Listening ja anhaftet, eben bezogen auf die Kunst von Arrangements, wie wir sie auch in den vergangenen Stunden, anderthalb Stunden hier gehört haben und noch eine Viertelstunde werden. Auch die Cardigans scheinen sich in diesem Umfeld Easy Listening nicht nur wohl zu fühlen, sagte doch ihre Sängerin Nina bei einem Konzert im Kölner Luxor gleich als erstes: Hi, we are the Cardigans from Sweden and we are not easy listening. Trotzdem müssen sie damit leben, jetzt hier gespielt zu werden in the afternoon.